Glückwunsch zu der Aktion von Lettweiler, Generalkommissar. Ein genialer Plan. Und er hat funktioniert. Ja. Allein 4 Leute aus Bücklers engster Umgebung wurden gefasst. Von den anderen ganz zu schweigen. Das ist der Durchbruch. Von diesem Schlag wird der Bückler sich nicht mehr erholen. Ein entscheidender Schritt in der Bekämpfung des Terrorismus. Gott sei Dank. Lettweiler ist ein Meilenstein, Generalkommissar. Bewundernswürdig. Die uhrwerkartige Präzision des Ablaufs. Paris klatscht Ihnen Beifall, Generalkommissar. Unter der Zimmerdecke hatte er in einem Käfig einen Domfach. Vor dem kleinen, vergitterten Fenster hielt er Geranien. Manchmal stand auch ein Blumensträußchen auf dem Tisch. Ein Schwabe, gemütlich, groß, blond. Er hat mich nie berührt. Außer mit dem Stock oder der Peitsche. Das Fesseln, Anschnallen und Losbinden haben immer seine Gehilfen besorgt. Er hieß Blum. Aber auf dem ganzen Hohen Asberg nannte man ihn Blümchen. Junger Mann, ich weiß nicht, ob ich mich für Ihre Geschichte interessiere. Sie scheint mir etwas unappetitlich. Wahrscheinlich haben ihm alle immer vor Entsetzen ins Gesicht gestarrt. Ich war der Einzige, der es bemerkte. Ich sah ihm nämlich auf die Arme. Schlachterarme. Rosig, mit blondem Flaum. Und die Hände. An der linken Hand fehlte ihm ein Ringfinger. Sind Sie sicher, dass wir Ihre Geschichte hören wollen? Und in dieser Lautstärke? Er hatte ihn nicht etwa durch einen Unfall verloren. Er fehlte ihm. Sie hatten ihn vergessen. Verstehen Sie? Natürlich nicht, aber es ist ja auch nicht so wichtig, scheint mir. Genial, Blümchen schwäbisch sprechen zu lassen. Glänzend gelungen auf seine blonde Haut. Perfekt die Bewegungsabläufe. Nur, dass man diesen Finger vergessen hatte. Ich bin immer noch überzeugt, dass es möglich gewesen wäre, sein System so zu verwirren, dass es sich selbst blockierte und ausschaltete. Und Blümchen mitten in der Bewegung erstarrt wäre und man ihn mit dem Finger hätte umstoßen können. Wenn Sie bitte den Knopf meines Rocks loslassen wollen. Ich habe ihn rechnen lassen. Ich habe ihn katechisiert. Ich habe ihn das Alphabet rückwärts aufsagen lassen. Mehrmals mussten seine Gehilfen ihn zurückhalten. Ich habe ihn zur Weißglut gebracht. Halt, ich wüsste nicht, dass Sie jemand zu diesem Abend eingeladen hätte. Aber verstehen Sie doch. Blümchen war ein Automat. Er war kein Mensch. Halt! Auch unter den Wärtern gab es mehrere Automaten. Sogar unter den Gefangenen. Jetzt verstehe ich. Ist doch klar. Es wimmelt davon. Ich zum Beispiel. Niemand hat Sie gebeten, hier zu erscheinen, Falt. Sie lärmen herum und beleidigen unsere Gäste. Was wollen Sie denn? Sehen Sie diesen Herrn zwischen Jean Bon und Ihrem Vater, Susanne? Der Kleine? Das ist Baron von Falk. Einer der übelsten Reaktionäre und Demokratenverfolger Württembergs. Und das will was heißen. Ein Emissär des Herzogs. Und den akzeptiert das revolutionäre Frankreich als Verhandlungspartner. So schreien Sie doch nicht so. Und wissen Sie, was er noch ist? Er ist mein Vater. Man sollte es nicht meinen. Die ganze Zeit stehe ich hier. Sehe ich ihn an. Sieht er mich an. Doch nichts. Er kennt mich nicht. Er weiß nicht mehr, wie ich aussehe. Jetzt haben Sie erreicht, was Sie wollten. Er kommt. Sie sind ein Mann von Wort, Baron Falk. Die württembergische Polizei hat nicht erfahren, dass Sie einen Sohn haben. Du wusstest, dass Sie kommen. Damals hättest du bequem fliehen können. Ich wollte wissen, ob ich einen Vater habe. Weißt du es immer noch nicht? Wer glaubst du, hat dich aus dem Hohen Asberg herausgeholt? Dummkopf! Meinen Mantel. Falk? Ich möchte Adieu sagen. Bei Rebmann können Sie sich nach diesem Abend wohl nicht mehr sehen lassen. War mein Vater ein angenehmer Verhandlungspartner? Er ist ein kluger Mann. Brüderliche Hilfe werde er allen Völkern gewähren, die ihre Freiheit wiedergewinnen wollen. Hat der Konvent einmal im Namen der französischen Nation erklärt. Schwesterrepubliken sollten entstehen. Ein Gürtel von Republiken wollte Brissot um Frankreich legen. Ein Europa ohne Festungen und Grenzen, kündigte Grégoire an. Wie viele junge Leute wie Sie mag es in Europa geben? Woher nehmt ihr das Recht, die Köpfe hängen zu lassen? Was habt ihr denn schon geleistet, ihr jungen deutschen Herren, die ihr euch Jakobiner nennt, ihr Revolutionstouristen? Wer gibt euch das Recht zu eurer anklägerischen Melancholie? Wo ist denn eure Revolution? Was habt ihr denn vorzuweisen? Ich soll sie übrigens von ihrem Vater grüßen. Er jedenfalls weiß, was Macht ist. Im Gegensatz zu gewissen jungen Herren. Die Macht verachten. Und die Mächtigen. Wussten Sie schon länger, wer ich bin? Oder hat es Ihnen mein Vater gesagt? Ich habe es von ihm. Interessant. Wann er sich entschließt, einen Sohn zu haben und wann nicht. Ich soll Ihnen ausrichten, Sie sollen nach Hause kommen. Nach Hause? Wo ist das? Das wissen Sie genau, Baron. Übrigens zum Abschied. Dafür, dass Ihr Triumph von Nettweiler nicht vollständig werde, habe ich gesorgt. Sie haben Bückler gewarnt? So ist es. Sie werden mir ihn trotzdem bringen. Sie laufen ihm immer wieder über den Weg. Und irgendwann wird dann auch die Polizei dabei sein. Das glaube ich kaum. Ich gehe nach Amerika. Schade, dass Ihnen nicht mehr einfällt. Lassen Sie mich jetzt allein. Ich erwarte meine Ankläger. Leben Sie wohl. Adieu. Lass mich schlafen. Steh auf. Ich bring dich weg. Hier, du musst das anziehen. Ich bin immer so müde. Hinter der Gartenmauer habe ich einen Wagen. Komm, es ist nicht weit. Jemand? dir krank? Was ist geschehen? Sie sind alle weg. Wo ist eure Frau? Tot. Ich gehe nicht weg. Dann bleibe ich auch. Ihr müsst aus diesem Bett raus. Ich mache Feuer in der Küche und etwas zu essen. Dann hole ich euch. Sie sind ja wach, Ulrike. Wo bin ich? Auf dem Trombacher Hof. Ich habe einen Wagen und einen Kutscher. Der könnte Sie auf der Kochumer Post über den Rhein nach Frankfurt bringen. Das ist nicht weit von Mainz. Sie könnten nachdenken und gesund werden. Die hätten Sie umgebracht, Ulrike. Du hast mich entführt, mein kleiner Kutscher. Du hast nicht geraubt. Was hast du dir denn dabei gedacht? Oder ich bringe sie nach Mainz zurück. Ich nehme alles auf mich. Hast du an mir herumgefummelt, als ich bewusstlos im Wagen lag? Wie damals im Keller? Oh, jetzt hast du nicht aufgepasst. Sieh mal deine Pistole. Jetzt bringe ich dich um. Ich bin doch verrückt, nicht wahr? Das sind Sie nicht. Doch. Und ich werde es dir beweisen.